Was ist jetzt? Go Radio, jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermudafunk. Replaced with something rotten. As every single breath you take are used for building walls. As every single breath you take used for building walls. An eye for an eye and a tooth for a tooth in every subway station. You wake up, your democratic rights are put on hold. Random suspect genocide for the bullets that you sold. They're stealing what you told, but you know. Ja, guten Abend. Hier ist wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der... Was ist denn hier wieder los? Wenn heute nicht der 14.10. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute der Nils von Geld et Nelt. Guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, du sitzt gerade in Frankfurt in deinem Proberaum. In ja. Deinem privaten... Ich sitze in meinem Räumchen. Ja. Ja. Sieht sehr schnuckelig aus. Also für ja. alle Leute da draußen, die es nicht sehen, es ist ein schwarzer Raum mit einem Schlagzeug im Hintergrund und da steht irgendwie noch so ein paar Bretter rum und ein antiker Stuhl. Ja, ursprünglich war das mal ein Raum, der von so einer Stadtteilinitiative irgendwie benutzt worden ist. Die haben so Stadtteilinitiative Koblenzer Straße, heißen sie, in Frankfurt im Gallusviertel. Ah, von denen kriege ich immer Post. Echt? Ja. Ja, das, E-Mail oder was? E-Mail, oder, ja, oder? E-Mail. Ja. Ja. Muss ich echt noch mal irgendwo Eige. Ich habe mich aber. Ich habe mich noch nicht getraut, das irgendwie als Junkmail anzugeben, sondern ich klick's halt immer stoisch weg. Die machen halt immer eigentlich ganz gute Sache, auf jeden Fall. Ja, da haben wir mal aufgelegt, deshalb bin ich da in der Mailingliste drin. Ich glaube, da musste ich irgendwann mal unterschreiben, dass ich bei denen rauchen darf oder sowas. Du hast aufgelegt, oder was? Du hast aufgelegt und ich habe auch mal ein bisschen aufgelegt. Kannst du dich noch daran erinnern? Gesagt. In Frankfurt? Nee. Das war in Frankfurt. Da haben wir aufgelegt? Da hast du aufgelegt und dann habe ich auch noch irgendwie aufgelegt. War ich wahrscheinlich. Das war in so einem. Das war in so einem, das war früher mal so ein Ladengeschäft mit Schaufensterscheibe. Ja, genau, aber das ist. Also der Keller, in dem ich jetzt bin, der ist im Nebenraum. Und die von der Stadtteilinitiative machen halt manchmal so irgendwelche Projekte für die Kinder im Stadtteil. Ja. Und der Raum hier, der wird ursprünglich halt als Studio gebaut, um mit den Kindern so CDs zu machen. Ja. Also mit den Kindern Musik aufzunehmen, meistens Hip-Hop. Ja. Ich habe eine CD gemacht, die ist ultra geil. Und dann stand der Raum halt ewig lang leer und es hat nur von oben von ihrer Wohnung die Tochter Schlagzeug geübt. Ja. Ich mag gefragt, ob ich da nicht eigentlich nein könnte. Dann haben die gesagt, doch. Aha. Dann hab ich gesagt, was kostet da? Hätte ich gesagt, nix. Ja, cool. Und dann bin ich reingegangen. Ja, also, cool. Die nutzt den Raum halt trotzdem zum Schlagzeugüfe, aber das macht ja nichts. Ja. Ich habe halt meinen Rechner reingestellt und mein ganzes Musik-Equipment. Ja, ja. Weil ich daheim keine Musik mehr machen kann. Ja, es ist halt auch wegen der Lautstärke wahrscheinlich dann auch so. Ja, es ist auch einfach. Ja. Außerdem, wenn man dann 40 Mal das gleiche Ei singt, bis es irgendwie sitzt, das geht halt nicht gut in einer Wohnung. Die Nachbarn und die Mitbewohner kriegen dann Nervenzusammenbruch. Ja, außerdem, wenn man so einen extra Raum hat für Musik machen, dann ist es so wie so eine eigene Welt. Da kommt da nichts irgendwie mit, ah, jetzt könnte ich mal Geschirr spülen oder sowas. Ja, mein Räumchen. Ja. Ja, und ich habe schon einige Sachen gemacht. Das sind halt auch die härtsten Instrumente hier, ne? Das sind halt so komische kleine Kongas hier. Es ist eine riesige Flöte und eine Tambourin und eine Mundharmonika und halt das Schlagzeug, das ziemlich geil klingt. Das hat eine total fette Bassdrum. Ist echt ganz geil. Ja, cool. Ja, du spielst schon wieder in der Band, ne? Ja. Aber Geld et Nelt gibt's ja noch. Geld et Nelt gibt's noch. Ja. Wir haben nur gerade kleine Pause gemacht. Aber ja. An Weihnachten geht's schon wieder weiter. Ja. Ach, ich habe gesehen, da liegt's ja das Zeug rum, was du mir geschickt hast. Ah, das muss ich jetzt. Neue Band, ja. Ja, das muss ich jetzt gleich mal einbauen hier in die Playliste. So, was ist von der Musikrichtung, wissen das eigentlich? Ja, ich weiß auch nicht so ganz genau. Also, das ist eine Band, die gab's schon. Mhm. Die heißt Weiche. Ja. Die hat auch schon eine Demo rausgebracht. Und der Schlagzeuger ist ausgestichen und dann lag die Band relativ lang brach. Und dann habe ich die irgendwie getroffen, als ich hier nach Frankfurt gekommen bin. Und dann haben die mich über Retto einzusteichen als Schlagzeuger. Ja, muss jetzt. Ich wollte eigentlich zuerst nicht unbedingt, weil es ist so relativ kompliziert. Also, es ist mit so ungerade Takte, so Zeug. Aber schon Hardcore-mäßig, Hardcore-Punk-mäßig eigentlich. Vom Sound her und vom Gesang schon Hardcore-Punk. Aber ziemlich düster. Und ich weiß auch nicht genau, was es ist. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe halt auf jeden Fall diese komische, komplizierte Takte da lernen müssen, was ich halt überhaupt nicht wollte eigentlich. In Berlin habe ich eigentlich, als ich in Berlin gewohnt habe, habe ich gedacht, ich hätte gelernt, dass ich immer nur noch ganz einfache Sachen spielen will. 70% meines Könnens dürfen immer höchstens ausgereizt werden, damit ich ja besoffen, bekifft. Ich glaube, du musst doch den Blobschutz dran machen. Tut mir leid, es jetzt sagen zu müssen, weil das ploppt schon ein bisschen rum. Ploppt schon ein bisschen rum. Ja. Genau. Okay. So ist es besser vielleicht. Ja. Ja. Ja, du warst in Berlin stehen geblieben, weil du warst nämlich ja lange Zeit in Berlin gewohnt und jetzt wohnst du wieder in Frankfurt. Genau. Dort habe ich halt gedacht, erkannt zu haben, dass man nur ganz einfache Sachen immer spielen soll. Und die Band, wo ich da jetzt eingestiche bin, ist für mich halt ziemlich anspruchsvolle Sache eigentlich. Also mit irgendwie furchtbar viel Bier trinke, bevor ich das Zeug spiele, ist auf jeden Fall nichts, sonst kann ich es nicht. Aha. Weil es halt so schräge Takte oft sind und weil es auch relativ komplizierte Abläufe sind. Aber ich habe jetzt keine Ahnung von der Materie, aber für Vierteltakt wird es ja schon sein, oder? Also, Grundbasis, oder? Es gibt bei der Band auch ganz oft 7/4-Takt und 5/4-Takt. Ach du Scheiße. Ja. Und das muss man erst mal lernen, das ist nämlich ganz schön schwer. Und das wollte ich halt überhaupt nicht, aber sie haben mich irgendwie überredet. Und jetzt mache ich mit und jetzt hat mich total, ich bin jetzt total erfasst davor und renne die ganze Zeit durch die Stadt und denke beim Larven im 7/4-Takt und so einen Schwachsinn. Und macht mir sau viel Spaß, aber die Musik ist schon krass. Also ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Wir hören es vielleicht einfach mal. Ja, das machen wir mal. Also in dem ersten Lied, ich glaube halb wach. Ja. Da kommt am Schluss ein 5/4-Takt. Ach, am Schluss erst? Ja. Und wie lange gibt es die Band schon? Oh, das weiß ich gar nicht so ganz genau, ehrlich gesagt. Ich würde mal sagen 3-4 Jahre. Was sind das für Typen in deinem Alter oder jünger? Ja, kann man sagen. Ja. Einer ist jünger und einer älter. Also sind sie im Durchschnitt in meinem Alter. Also zwischen 30 und 40. Ja. Ja. Ja. Der eine hat früher bei Pornoheft gespielt. Die sagt mal was, die Band. Ja, es war so Punkband. Ja, aus Frankfurt. Aus Frankfurt, ja. Ja. Ah ja, cool. Ja, Weiche mit dem Lied Halb wach von dem Album Das Glück. Ja, also das war die Band Weiche, wo der Nils, der jetzt hier am anderen Ende des Mikrofons sitzt, spielt Schlagzeug. Und ja, man muss allerdings dazu sagen, dass die Aufnahme noch der alte Schlagzeuger ist. Ah ja. Die ist von dem Demo, das die mit dem alten Schlagzeuger rausgebracht haben. Ja, und es ist wirklich nicht einzuordnen, die Musik. Aber geile Texte, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin im Moment halt hauptsächlich mit beschäftigt, die Songs von denen zu lernen. Ja. Weil die halt sind, die haben 9 Songs. Die sind relativ anspruchsvoll alle und ich bin halt voll auf dem Trip, diese Dinger zu lernen. Und damit, ob die Musik gut ist oder was die ist, habe ich mich eigentlich überhaupt noch nicht auseinandergesetzt. Es macht mir halt Spaß zu spielen. Ja. Das ist echt abgefahren geil. Und es ist voll die Herausforderung. Ich muss mich halt total konzentrieren. Wir spielen 2 Mal das Set durch und danach bin ich wie 5 Stunden, 3 Saunagänge mit 20 Minuten Schwimmen zwischendrin. So. Und ist es dann auch in dem Proberaum, wo du jetzt gerade bist, oder habt ihr einen anderen? Nee, die haben einen anderen Proberaum. Ah ja. Ja. Der war so geil. Inzwischen haben sie ihn aufgeräumt, aber am Anfang, als ich das erste Mal da reingekommen bin, war der Proberaum so geil. Der war wie die Proberäume früher. Der war komplett zugemüllt. Das war so geil. Überall war Leergut und dazwischen waren Verstärker und Beckenständer und eine Couch und alles war, oh, es war so geil und so gestunken. Oh. Ich hab echt so ein Flashback gehabt irgendwie. Früher waren die Proberäume immer so. Irgendwann hat es dann auf einmal angefangen, dass die Leute den Proberaum aufräumen und dauernd saugen und so. Ja, ich hab immer gesagt, nee, lass uns, das braucht man doch und so. Die halbleere Colaflasche mit der Kippe. Stummel drin und so. Aber es wird immer sauberer. Ja. Und dort war es echt wie früher. Geil. Ist auch mal gut gefallen. Aber jetzt haben sie doch aufgeräumt. Aha. Ah ja. Mal gucken, wie lange es hält. Ja. Ja. Ja, der Typ, der mich da hauptsächlich hier gebracht hat, der vorhin nach da war und hat im Computer ein bisschen rumgeschraubt für mich. Mhm. Mit dem würde ich dich sowieso gerne mal in Verbindung bringen, ehrlich gesagt. Der wäre auch mal ein guter Gast für die Poco-Radio-Sendung. Der macht auch ein Platte-Label, das heißt Abekeit und veröffentlicht halt Punkrock und Death Metal und Black Metal und irgendwelche Drone und was weiß ich, krankes Zeug auch viel, aber auch viel ganz normales Punkrock-Zeug. Veröffentlicht er halt. Alles Non-Profit. Ja. Außerdem ist er halt voll der Apple-Freak. Mhm. Ich kann mir halt vorstellen, wie eine Sendung machen, wo er aus Versehen stundenlang ausschließlich über Apple diskutiert. Nee, überhaupt nicht, weil ich bin jetzt irgendwie überhaupt kein Apple-Freak mehr. Ich bin gerade in der Scheidungsphase. Vorbei? Ja, ich habe keinen Bock mehr. Ich muss irgendwie umsteigen. Dann wird die Sendung noch spannender. Ich muss umsteigen, ja. Das hat alles keinen Docht mehr hier. Aber die Sendung noch spannender. Ja. Auf jeden Fall. Und ist halt auch Musiker, hat bei Pornoheft gespielt, also hat auf jeden Fall genug zu erzählen, um eine Sendung zu füllen. Ach, der hat auch bei Pornoheft gespielt. Den habe ich ja gerade eben gesehen, vor 10 Minuten oder vor einer halben Stunde. Genau, das ist der bei Pornoheft gespielt hat, ja. Ah, ja. Ah ja. Ich habe auch von denen noch was da, ne? Aber ja. Das suche ich jetzt nicht raus. Wir machen jetzt hier straight weiter hier, ne? Wir haben ja einen ganz straffen Zeitplan. Ich habe jetzt mal geguckt, wann du das letzte Mal hier in der Sendung warst. Das war exakt vor einem Jahr. Ehrlich? Ja. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, so lange ist das her? Ja, exakt aufs Datum, oder ja, was? Ja, nee, das war der 15. Oktober. Ah, das ist aber aufs Datum. Die Sendung erscheint ja am 14. Also von daher ist es schon so ähnlich wie exakt. Ja. Ja. Und wir wollten ja auch mal einen Podcast machen. Zeitlang war ich öfter, ne? Ja, da warst du öfters. Ja. Aber wir wollten ja auch mal in unserer heißen Phase wollten wir auch mal einen Podcast zusammen machen, den du dann von dir aus betreibst. Ja, das stimmt. Ja. Das wollte man. Das wollte man machen, ne? Das hat überhaupt nicht geklappt, ne? Nee, ja, einmal halt, aber da habe ich es machen dürfen, ne? Ja, und das war gut, ja. Ja, super. Du hättest weitermachen sollen. Ja, vielleicht. Wir haben auch keine Musik gespielt, oder? Haben wir Musik gespielt? Och, ich weiß klar, nicht. Mann. Ja, du hast mich gezwungen, dass ich das spiele, was du da, dir gewünscht hast, ne? Oder wie war du das? Auch. Jeder hat 5 Sachen rausgesucht, die haben alle gespielt. Ehrlich? Ja, es war ganz abgedreht. Ja. Spielst du eigentlich in der Sendung immer noch das Spiel mit dem Buchstabe oder dem Wort, was man sagen muss, und dann gibst du es bei dir in die Suche ein? Das habe ich ganz vergessen, dass es das gab. Das ist schon sehr lange her. Und wir machen es wohl. Wir können es mal machen. Ey, der Hoshi fragt gerade im Chat, ob man den Podcast irgendwo runterladen kann. Wie hieß denn der nochmal? Gott hasst uns. Na? Oder? Wie hieß der? Der hieß Nelt und der unendliche Gast. Ja, stimmt, genau. Also Nelt und der unendliche Gast gibt's bei Mixcloud. Da wird es wahrscheinlich, wenn es den Server noch gibt, Mixcloud, ja, gibt es noch, wird man die Sendung noch irgendwo finden. Sag mal, was waren eigentlich die Erspend, die markiert hin? Ah ja, das war Danger Man aus Oslo. Ah ja, das war nicht schlecht. Ja, das ist ja, die Musiker sind ja bekannt. Zum Beispiel von der Band, wo haben sie mitgespielt? Ah ja, in Oslo gibt es nicht so viele Bands. Habe ich jetzt vergessen. Ja. Auf jeden Fall klingen die so wie die Vorgängerband und die Vorvorvorgängerband. So ungefähr. Die Leute haben schon ganz viele Bands gehabt, oder was? Ja, Danger Man, die hießen früher als wahrscheinlich eine andere Besetzung, aber der Sänger, der ist genau der gleiche wie bei. Ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht. Ich werde es nachreichen. Halb so wild, Rüdi. Ja, ja. Bring mich nicht hier in Verlegenheit. Was hören wir nicht als nächstes? Bring mich hier nicht in Verlegenheit. Nee, wir können noch weitersprechen. Wir haben ja erst 18 Minuten rum. Also ich habe hier Wahnsinn. Auf meinen Zettel noch geschrieben, ja. Das hast du vorhin gesagt. Ja. Übermorgen schreibe ich eine Arbeit in Magen. Ja, genau. In Magen. In Magen, das hat ja. Ich habe mir schon vorgestellt, ihr kriegt jeder so Mäge ausgeteilt und dann so ganz bestimmt die Feder, mit der man in dem Magen schreiben kann. Ihr schreibt die Arbeit in Magen. Ja, und ich muss echt noch lernen. Ne? Also das ist halt so, Thema ist halt Magen, die Arbeit, oder Magenneurose, was? Magengeschwür. Ne? Der heißt der Ulkus. Na, Magengeschwür heißt Ulkus. Ja, ich, wie gesagt, ich habe noch nicht gelernt. Ja. Wie heißt denn das Magengeschwür auf Latein? Ulcus cruris oder was? Nee, Ulcus piccoli oder so. Oder Ulcus pectoralis. Ich schaffe eine Psychiatrie. Ja, Ulcus pectoralis. Früher hätte ich es gewusst. Früher habe ich über den Gastroenterologie geschafft. Ich muss jetzt gucken, ich kann es nicht aushalten. Was? Ah, okay. Also ich habe früher in der Gastroenterologie geschafft. Ich habe da alles hier liegen. Zu der Zeit hätte ich es noch gewusst. Was? Ich habe dich gerade nicht gehört. Ich hab Man macht doch nichts. Ulcus ventriculi. Holst du jetzt wirklich das, die Unterlage raus? Ja, das sind sie. Hier. Die liegen bei mir am Kopfkissen. Da liegen sie gut. Ja. Du krasser Typ. Schade eigentlich, dass die Leute uns nicht sehen können, gell? Kennst du aber auch jedes Mal, wenn man so Krankheiten in der Schule durchnimmt, dass man dann irgendwie denkt, oh, das könnte ich vielleicht auch haben? Nee, das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Ich denke mal immer. Von sowas bin ich total, immun. Weil es gibt ja bei mir ist es eher so, dass ich alle Symptome habe, die eindeutig auf eine Krankheit hinweisen und ich mir einrede, dass ich dann nicht habe. Also es ist ja wirklich Wahnsinn. Es gibt das ist eigentlich, eher mein Problem. Es gibt ja eigentlich kaum Krankheiten, wo nicht Nikotin oder Alkohol die Ursache ist. Na und? Also ist wirklich so. Also das macht doch nichts. Die Krankheit. Die Ursache von Krankheiten ist nicht Alkohol oder Nikotin. Die Ursache von Krankheiten ist Lebe. Ja, also es ist wirklich so, überall steht als Ursache irgendwie immer Alkohol, Nikotin. Ich weiß auch nicht, was da von der Lobby dahinter steckt, die sowas irgendwie da irgendwie. Naja. Die Anti-Alkohol-Lobby. Irgendeine Lobby ist es. Ja. Die Gesundheitslobby. Ich war letztens beim Friseur und hab mir den Bart schneiden lassen. Ach nee. Ja, es war abgefahren. Dann hat er mir sogar noch die Nase entwachst. Entwachst? Nee. Ultra brutal. So komische Q-Tip mit Wachs in die Nase, da oben rein, unter die Flügel. Dann 10 Minuten gewartet und das Ding rausgerobbt. Das ist aber so, ich habe gehört, wenn man eine Nasenhaare mit der Wurzel rauszieht, dann kann es sich entzünden. Und den Eindruck habe ich allerdings auch. Ja, und es ist gar nicht so gut, sowas. Ne? Also man soll es dann eher schneiden. Na gut, er hat halt vor, da was machen soll. Und ich habe gesagt, ja, ich probiere es mal aus. Ja, ach so. Es ist jetzt auch nicht so, dass er es einfach gemacht hat. Klappt wahrscheinlich. Wenn er das so weh, wie das gemacht hat, wenn er es einfach gemacht hätte, ohne zu fragen, duck, duck. Ja, ich denke mal. 10 Minuten später. Ich denke mal, das funktioniert auch mit dem Kaugummi. Wenn man kann, ne? Ey, das ist echt krass. Das geht echt ab. Ich war mal auch bei so einem Friseur, der hat mir dann die Ohrenhaare mit einem brennenden Wattebausch entfernt. Also als ich die Ohrenhaare entfernt bekommen habe zum ersten Mal beim Friseur, war ich auch entsetzt. Ich dachte, was machst du da? Ich mach die Ohrenhaare weg. Was? Was für Ohrenhaare? Das ist alles voller Haare. Ich hatte wirklich eine kleine Verbrennung am Ohr gehabt, aber da muss man wahrscheinlich durch. Ja. Das sind schon krass drauf. Sein Will muss, der kann nicht immer, wie er. Ne? Ja. Ja. Oder hast du auch schon mal die Backenhaare entfernt bekommen mit so einem, also die Wangenhaare, nicht die Backenhaare, Wangenhaare. Die Backenhaare heißen Bart, ne? Nee, also die jetzt direkt doch unterm Auge. Die, die Kinn- und die Lippenhaare heißen Bart. Das tut mal leid, aber das ist so. Ja, aber es gibt ja auch... alle Unterlache. Es gibt ja auch im Gesicht gibt es ja Stellen, die man sich jetzt unbedingt so rasiert. Das ist zum Beispiel unterm Auge. Und dieser Friseur hatte wirklich tatsächlich bei mir unterm Auge, also so, sagen wir mal, so vom Augapfel 2 Zentimeter tiefer oder 1 Zentimeter tiefer irgendwelche Härchen entdeckt. Der hat er dann mit so einer Schnur, mit so einem Faden hat er sie dann entfernt. Das ist ja ekelhaft. Ja. Ja. Wo wir wieder beim Thema wären, ekelhaft. Was wollte ich noch sagen? Ah nee, wir wollten ja Musik spielen. Ekelhaft, ekelhaft. Also von Weiche haben wir noch ein Lied, das spielen wir aber erst später. Ich würde mal sagen, um dich hier besser hier wieder einzuführen für die Leute, die jetzt neu sind oder die Sendung nicht so oft gehört haben und dich nicht so gut kennen und Geldet Nelt eigentlich nur aus den Jingles kennen, die ich ja immer laufen lasse. Oh, Geldet Nelt Lied spielen. Ein Geldet Nelt Lied, ja. So, geh mit dem Glück spielen. Oder für Arbeit habe ich keine Zeit. Euer neuestes Weg. Nee, geh mit dem Glück. Geh mit dem Glück. Von Geldet Nelt. Das passt jetzt gut. Das passt gut, ne? Zum das Thema Gesichtsbehaarung. Ja. Geh mit dem Glück. Schau nicht zurück. Ich lass dich gehen. Geldet Nelt. Das ist ja wirklich ein total krankes Ding, ne? Ja. Eigentlich ein übler Scheißhaufe, wenn man es genau nimmt, ne? Ja, aber hat seinen Reiz. Ja. Und schönen Text. Kranki Acid-Nummer. Ja, aber ich meine, es ist halt wie so ein Gedicht, ne? So ein Lied eigentlich, ne? Nur mit Melodie. Oder? Ja, schick gesagt, ja, ja. Ja. Gerne, das lasse ich gerne stehen. Weißt du, was eigentlich Rap bedeutet? Was? Rap? Rap? Rap, würde ich jetzt sagen, bedeutet Sprechgesang, oder? Ja, das heißt, es ist eine Abkürzung für Rhythm and Poetry. Ah ja. Wieder was dazu gelernt. Ja, ne? Bildungsfernsehen. Ja, Bildungsfernsehen ohne Bild. Ja. Und ohne Ungs. Ja. Sag mal, rauchst du überhaupt nicht mehr? Warum? Weiß nicht, nur so. Nee, ich rauch schon. Ah ja. Aber nur so Zigarette. Selten. Nee, hier. Ah ja. Ja. So. Verrückt die Welt, gell? Ja. Auf jeden Fall, ey, dein Typ, ich könnte mir gut vorstellen, dass du mit dem mal Pokerate-Sendung machst. Über das Label Arbeit, ach, das ist, glaube ich, ganz geil. Punkrock-Label. Ja, können wir mal machen. Also, wenn ja. der Typ sowieso Ahnung vom Computer hat, dann kann er bestimmt auch gut hier mit Sound und sowas, dann klingt es wahrscheinlich so, als würde er neben mir sitzen. Genau. Ja. Genau so klingt es dann. Ja. So als würde er neben dir sitzen. So wie du jetzt. Genau. Ja, der Hoshi hat jetzt den Link schon gefunden zu Mixcloud, ne? Mit Nelt und der unendliche Gast. Und er fragt gerade, fragt, das war, glaube ich, falsches Deutsch. Ach, der Chat. Ja, genau. Und der Hoshi ist ja hier so die Online-Redaktion von Pogo Radio. Und der fragt jetzt, ob man das sich auch runterladen kann. Nee, das kann man nur streamen, oder? Das ist halt irgendwie das so das Komische bei Mixcloud, dass man das nur streamen kann. Aber wenn er unbedingt die Datei haben will, kann ich es ihm auch gerne. Aber heutzutage wird eh alles gestreamt, ne? Die Leute haben doch eh alle nur noch Stream und so weiter. Das ist es. Stream. Ja. Wir rauchen. Ah, ich wollte noch was erzählen, ja, apropos Computer und sowas, ne? Mhm. Da saß ich doch am Freitag mit meinem Freund Richie hier am Bierbänkchen und haben uns so lustig betrunken und dann habe ich ihn mal wieder so, haben wir unsere Handys ausgepackt, ne, und haben mal geguckt, was das so alles so an Apps geht und so. Dann habe ich ihm eine App gezeigt, die heißt Periscope heißt die Sagt App. Sagt mal überhaupt nichts. Nee, und zwar ist es so, wenn du die App auf deinem Smartphone hast, egal welchen Herstellers, kannst du da dich davor setzen und dich selbst filmen und alle sehen dann dich auf der ganzen Welt. Und du bist dann auf so einer Landkarte, also auf so einer Google Maps Karte. Alle sehen dann dich auf der ganzen Welt. Sehr, sehr schön. Und im gleichen Moment, sie können auch nichts dagegen machen. Ja. Nee, die brauchen erstmal die App. Egal wo sie sind. Sie sehen dich. Es gibt keine Möglichkeit, dem zu entrinnen. Sie sehen dich. Ganz am Ende. Sie können dich sehen. Sie können das kann dich jeder. Sehen. Und dann gibt es innerhalb kürzester Zeit ein totaler Zusammenbruch. Ja. Das wäre toll. So ungefähr, ja. Ja, also wie heißt die App? Periscope. Also die können dich sehen. Wenn sie auch diese App haben und mit dir befreundet sind, irgendwie auf Twitter, und dann haben sie dich halt da drin, oder sie können dich suchen. Also du kannst schon irgendwie, also wenn du jetzt irgendwie einfach billigster Unterhaltung irgendwie geneigt bist, irgendwie du willst dich einfach nur billig berieseln lassen, nimmst du die App und dann klickst dich da auf diesem Welt, auf diesem Atlas, auf dieser Landkarte irgendwie rum, irgendwie suchst du irgendein Land aus, wo irgendein roter Punkt ist. Haben wir zum Beispiel gemacht mit Jemen. Und du klickst da drauf und also du kannst davon ausgehen, dass 90% sind irgendwelche Teenies, hauptsächlich auch Mädels, die sich selbst filmen und dann warten, bis dann irgendjemand was einen Kommentar drunter schreibt. Ne? Also es ist total kranke Scheiße und eigentlich irgendwie so medienmäßig so, eigentlich ist es sehr verwerflich, dass man da irgendwie bei irgendwelchen Mädels unter die Bettdecke gucken kann, wie sie da irgendwie da sitzen und sich selbst filmen und nur warten, bis irgendjemand was schreibt. Also man hört sie auch, also sie sprechen dann auch zu demjenigen, der dann irgendwas jetzt drunter ist das schreibt. Das ist total krank, ich will nichts mehr davor hören. Ja, aber ich erzähl's weiter. Ich krieg Angst. Also das ist 90% ungefähr. Das sind irgendwelche Jugendliche, die sich selbst filmen, wie sie zum Beispiel Auto fahren oder wie sie einkaufen gehen oder wie sie irgendwo doof rumsitzen und gelangweilt sind. Aber es gibt halt auch Leute, die benutzen die Dinger, die benutzen diese App halt als bisschen sinnvoller. Und da haben wir uns halt so durch die Welt geklickt. Also einmal waren wir echt wirklich in Jemen, wo so eine 15-Jährige ohne Kopftuch einfach da saß und geschminkt war und halt irgendwie in ihrem Zimmer irgendwie da mit der Welt kommuniziert hat. Und dann sind wir irgendwie auf Italien gegangen, haben da geguckt, in Firenze hat einer dann ein Konzert aufgenommen mit seinem Handy und es war so eine geniale, gute Qualität vom Sound her und vom Bild her. Wir haben gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich finde es schrecklich. Ja, auf jeden Fall haben wir dieses Konzert halt angeschaut. Ich kann vielleicht mal Musik hören. Wir saßen Freitagabends hier in einem Räumchen und haben das Konzert in Firenze, irgendwo in Italien, haben wir uns das Konzert angeschaut und haben noch kommuniziert mit dem Typ, der das aufgenommen hat mit seinem Handy. Und haben dann, live im Konzert gesehen. Mit einer Technik, also billiger geht's ja gar nicht mehr. Als ein Smartphone halt, ne? Mit einer fetten Anbindung ans Internet halt. Wahrscheinlich so LTE, super Komplettpaket oder was an Internet-Traffic. Und das ist schon cool. Nee, das ist. Das ist nicht cool. Hast du Angst oder was? Ich finde das voll der Schwachsinn. Geh lieber bei dir um die Ecke aufs Konzert, anstatt das zu gucken, was einer in Firenze will. Das kann man natürlich auch machen. Natürlich. Man kann auch um die Ecke gehen. Aber wenn ich jetzt stell mal vor, also ich weiß nicht, ob du das vorstellen kannst, aber du bist total bekifft, hockst du daheim und kannst dich nicht mehr bewegen. Willst aber trotzdem irgendwas mitkriegen, willst irgendwie was Lustiges sehen. Und du interessierst dich jetzt ungemein dafür, wo gerade in der Mongolei irgendwie einer sich filmt. Ja, gut. Ich mir gefällt das nicht so gut. Nee? Ich finde es ja irgendwie Quatsch. Aber ich meine, wenn irgendjemand Bock hat, sich das neu zu ziehen, habe ich überhaupt nichts dagegen. Viel Spaß damit, aber. Also, ich weiß nicht. Mir wäre lieber die Leute, die irgendwelche Sachen machen, die bei ihnen sind, anstatt zu gucken, was in der Mongolei ist. Ohne einen Technikaspekt ist es natürlich faszinierend, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, da kann damit die Zeit zu verbringen. Ja, hör mal, da kann ich auch sagen, alle Leute, die jetzt Pogo Radio hören, die können eigentlich auch geohrwatschelt, weil sie könnten ja auch rausgehen auf die Straße und irgendwas wirklich erleben mit irgendwelchen Menschen zusammen und nicht einfach zu Hause sitzen oder irgendwie jetzt da langweilig eine Sendung hören, wie zwei da miteinander rumlabern. Das ist genauso, brechen. Das ist genauso krank eigentlich. Ist das aber nicht irgendwie was viel Akuteres? Du hörst zwei Menschen zu, die da irgendwie kommunizieren. Genau, das Gleiche passiert aber auch dort. Nämlich, da gibt's auch nicht nur so Sachen, sondern die anderen 10% sind halt dann wirklich Leute, die was mitzuteilen haben. Und die haben dann richtig auch Zuschauer. Vielleicht und Zuschauerinnen. Vielleicht ist es doch cool, ich weiß es nicht. Ja. Also ich habe mir auch schon überlegt, ob ich das vielleicht auch machen könnte hier in der Sendung. Ja, also das Ganze auch noch über das Periscope dann irgendwie, weil ja meine Webcam ausgefallen ist. Dass man sowas irgendwie machen könnte. Also Überlegung ist halt da. Dann haben die Leute das Bild. Ja, dann haben die Leute das Bild, sondern sie hören es auch. Also sie haben so eine Art TV-Show. Sag mal, weil du vorhin gesagt hast, ich war seit einem Jahr nicht mehr in der Sendung. Ich glaube, ich habe auch ewig überhaupt keine Sendung mehr gehört. Ne? Das kann gut sein. Waren eigentlich viele Leute in der Sendung, die auch bei dir waren, oder war viel Skype? Skype eigentlich weniger. Das hat abgenommen. Viele Leute aus Umgebung, die direkt gekommen sind. Genau. Geil. Ja, eigentlich schon. Das ist cool. Letzte Woche war die Sarah da, wenn du die noch kennst, aus Mannheim. Also die hat damals in Mannheim gewohnt. Die kenne ich noch, klar, Mann. Ja. Mensch, ich kenne die Sarah aus Mannheim mit mir, oder was? Wenn man sie einmal kennengelernt hat. Oder was? Wenn man sie einmal kennengelernt hat, dann... Vergisst man sie nie wieder. Nee. So wie alle Frauen. Ja. Nee, Quatsch. Ich nehme alles zurück. Ja, aber worauf ich bin ich, Pogo, hallo. Ja? Nee, alles gut. Mhm. Jetzt könnte man langsam auch wieder ein Lied hören. Ne? Mhm. Nämlich, worauf ich hinaus wollte, diese Band, die ich da mit Periscope live gesehen habe in Firenze, habe ich jetzt gegoogelt und die spiele ich jetzt. Oh, das ist doch was, ne? Die heißen, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus. Ein versöhnlicher Abschluss. Ja, Malus, ich mache da irgendwas damit mit irgendeiner doofen App und plötzlich finde ich eine neue Band, die ich vorher noch nicht gehört habe. Ist auch geil, oder? Ja, hast recht, ich nehme alles zurück. Ja, nämlich Mala Suerte Firenze Sud. Ne, Periscope heißt es. Mala Suerte Firenze Sud heißt die, oder Süd, oder was, ich keine Ahnung. Das ist italienisch, oder was? Das ist italienisch, ja. Die laufen jetzt mit dem Lied Atene Brucia. Kann keiner italienisch? Nee. Das waren Malusvet, Firenze Sud. So ungefähr. Hast schon italienische Vorfahren? Ja, das bringt mir aber wenig in der Sprache, ne? Kannst du überhaupt kein Italienisch aussprechen? Ne, ich kann nicht mal Pizza Fungi sagen. Du kannst nicht mal Pizza sagen, du sagst Pinza. Pinza, ja. Pinza! Für mich bitte die Pizza Fun. Es ist halt auch Blödsinn, Italienisch zu lernen. Es gibt das so wenig Italiener, ne? Und es reicht mir schon, wenn ich. Mir würde es schon reichen, wenn ich Englisch könnte, richtig. Da, wo ich jetzt wohne, gibt es auch viel Italiener. Ich habe noch nie so viele italienische Restaurants auf einem Haufen gesehen wie dort. Ah, das finde ich gut. Und da, wo ich vorher gewohnt habe, in Frankfurt, da gab es lauter Rewes. Sowas habe ich noch nie erlebt. So viele Rewes auf einem Haufen habe ich noch nie gesehen. Und über allem, über dem ganzen Viertel, hat ein riesengroßer Rewe gedroht. Es war Wahnsinn. Als ob er alles beobachtet wird. Die andere Rewe. Ja, aber ich glaube, in Köln ist, glaube ich, sozusagen der Ursprung von Rewe, ne? Das kann sein, der ja. Breitet sich ja auch wie so ein Krebsgeschwür. Das heißt, ich kann dich als Kölner nicht beeindrucken. Nee, der ist wie so ein Krebsgeschwür, breitet er sich aus. Wovor irgendwie ein Baumarkt war, es macht dann Rewe auf und so. Also. Ich war ja vorher in Berlin und dort war es halt, also wenn in Berlin ein Rewe 10.000 Leute versorgt hat, dann versorgt er in Hamburg, in Frankfurt irgendwie 5. Ja. So viel Rewes gibt's da. Ja. Dauernd ist so einer. Zu getackert mit Supermarkt, echt Wahnsinn. Dir scheint es in Frankfurt zu gefallen. Ja, ja. Schon. Frankfurt ist irgendwie ein total guter Kompromiss aus Großstadt und Provinz. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Es ist irgendwie abgefahren. Es ist irgendwie keine richtige Großstadt und keine richtige Provinz, aber beides so ein bisschen. Das ist ganz geil. Ich wollte ja eigentlich in die Pfalz. Mein Privatleben hat nicht ganz mitgespielt. Und Frankfurt ist echt ein guter Kompromiss aus Berlin und Pfalz. Aha. Genau die Schnittmenge irgendwie, kann man sagen. Was ist eigentlich mit der Pfalz? Wie sieht's denn aus mit Geldernelt? Habt ihr mal wieder ein Konzert? Ich dachte schon, du Mensch, Kaiserslautern, als Ewe gefragt hast, wie sieht es denn aus mit der Pfalz? Ja, wir haben ein Konzert am 26.12. Ach ja, wieder das alte mit wie immer. Das spielen wir ja auch immer, das Weihnachtskonzert mit unseren Musiker. Und immer wieder, immer noch mit Gamma Blitzboys? Nee, leider nicht mehr. Warum? Habe ich das nicht mal erzählt schon mit dem Hausverbot und so? Nee. Nee. Die Gamma Blitzboys haben die Veranstaltung irgendwann in so einem Kino gemacht in Landau. Mhm. Und mir in einem Kino Hausverbot gekriegt. Ach so. Warum? Und das Kino ist aber eigentlich für das Gamma Blitzboys Konzept perfekt. Ja. Von der Größe her und von den Bedingungen. Da gab es da so ein paar Vermittlungsversuche, aber es hat nicht geklappt. Warum habt ihr da Hausverbot bekommen? Soll ich das jetzt an dieser Stelle wirklich ausrollen? Ja, war der ein bisschen, was habt ihr dann gemacht? Habt ihr wieder. Ja, wir waren irgendwie so wie so 12 die Schulklasse, die irgendwie auf ihr Abschlussfahrt geht. Ja, okay, alles klar. Dann gab es dort so Sanktionen in dem Lade und die gewisse Teile der Geld-Net-Co haben sich durch die Sanktionen herausgefordert gefühlt, die Sanktionen zu brechen. Und haben Wette abgeschlossen, wer die Sanktion öfter brechen kann und so. Mhm. Ah ja, okay, und ja. Das war der Anfang und dann haben wir noch ein paar Mal dort gespielt und die Veranstalter dort, die waren schon immer so ein bisschen gepisst und haben halt arg aufgepasst, ach. Und wenn man auf uns aufpasst, findet man halt immer was. Ja, ja. Ein schöner Vorfall war auch, als wir unseren Backstage-Raum und unsere Bühnen gehabt haben. Und der Veranstalter dann zu uns, also der Chef von dem ganzen Lader hat zu uns gesagt, wir sollen bitte auf der Bühne keinen Dreck machen, weil die am nächsten Abend gebraucht wird. Aha. Also keinen Dreck, den man nicht wegmachen kann oder so. Ja. Das Erste, was dann passiert ist, ist, dass halt unser Tänzer Perücke angesprüht hat auf dem Boden von der Bühne halt, die sauber bleiben soll. So war das halt immer. Okay. Und irgendwann haben die gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf Geld, ne? Die sollen hier nicht mehr spielen. War ein bisschen traurig, weil sie immer mit den Gamma Blitzboys arbeiten, machen wir es halt woanders, ohne Gamma Blitzboys. Die machen es aber dann trotzdem, oder wie? allein. Fernseher ist ja auch cool. Es gibt auch genug Leute, die zu Gamma Blitz Boys kommen und genug, die zu uns kommen. Aber das findet dann nicht gleichzeitig statt, oder? Doch. Ach so, auch noch. Oh, das ist ja blöd. Da müssen sich ja die Leute entscheiden. Das ist halt irgendwie so ein traditionelles Datum. Ja, und da müssen sich die Leute unser entscheiden. Unser erstes Konzert war an dem Datum und wir haben immer an dem Datum ein Konzert gegeben und das wollten wir halt einfach weitermachen. Und die wollten das Datum auch lassen. Ja. Aber ihr seid noch gut miteinander, oder? Auf jeden Fall. Wir sind total gut miteinander. Es gibt kein Problem. Das Problem war halt, dass wir Hausverbot gekriegt haben. Ja, die Gamma Blitzboys. Aber die Gamma Blitzboys haben nach Alex gesehen, dass wir Hausverbot gekriegt haben. Und die nach Alex gesehen, dass wir jetzt halt, also wir sind gut, alles ist gut. Die sollten mal langsam berühmt werden. Ja. Ne? Die kommen so ja echt, wie wir alle. Die kommen ja echt nicht aus ihrem Case raus, ne? Ich fand die immer als Punkband besser. Ja, aber die sind halt schon für junge Party-People sind sie halt auch was, ne? Und mit ihrem Elektronikzeug, das geht auch gut. Mit dem Elektronikzeug, aber mit dem Punkrock-Zeug waren sie echt abgefahrener Punkrock. Ja. Und mit dem Elektronikzeug, es geht ja auch gut, läuft ja gut bei denen, aber ich fand das Punkrock-Zeug besser. Aber egal, was sie machen, sind trotzdem noch immer noch unbekannt, obwohl es die wahrscheinlich auch schon seit über 10 Jahren gibt. Mhm. Ne? Das geht uns doch auch so. Ja, euch geht's auch so, aber... Spiel mal nochmal Geld at Nelly. Vielleicht ändert sich's dann. Ja, genau. Für Arbeit habe ich keine Zeit, heißt das Lied. Von ihrem neuesten Machwerk, circa 10.000 Jahre Geld at Nelly. Das ist ein bisschen auch schwierig, das Album, aus dem Grund, weil ihr nämlich da so tut, als würdet ihr, als wären da lauter Bands, die euch covern. Aber die Band seid ihr. Ja. Also jedes Lied klingt komplett anders. Also wie eine eigenständige Band halt. Und diese Band... Wenn man das Heft dazu liest, wird das wahrscheinlich noch stärker. Das nee, dann wird es doch verwirrter wahrscheinlich. Ja. Ja, also die Band heißt jetzt Atomkommando Kraftstrom. Aber sie sind Geld in Welt. Muss ich jetzt mal so dazu sagen. Voll so, fahren wir es mal ab hier. Ich lauf auf der Straße. Für Arbeit habe ich keine Zeit von der Band Geld at Nelt. AK Atomkommando Kraftstrom. AKA Atomkommando Kraftstrom. AKA heißt es. Ja. As so known as. Ja. Ja. As known as. Habt ihr irgendwie was Neues in der Schublade, Geld at Nelt mäßig? Oder ist es gerade ein bisschen auf Eis gelegt? Nee, wir haben auf jeden Fall, wir haben uns mal getroffen, so drei Tage, im Häusl beim Gerd und haben da irgendwie so eine kleine Grundlage gelegt. Und ganz viele Lieder angefangen. Mhm. Angefangen. Ja, angefangen. Ja. Viele verschiedene angefangen, ja. Sodass man halt, wenn man mal Zeit findet, ja, irgendwas hat, wo man dran weitermachen kann. Und es sind ganz lustige Sachen dabei. Es wird irgendwie, glaube ich, ein bisschen kranker diesmal. Noch kranker? Geil. Ein bisschen experimenteller. Ja. Und macht das auch wieder mit dem Traumschmiere dann als aus Hamburg, also aus Berlin, der das dann abmischt? Nee, das war nicht der Traumschmiere, das war der L-Dub. Ach, der L-Dub. Ja. Das war der L-Dub, der Reggae-Typ. Der mischt uns immer ab. Der Traumschmiere, den kennen wir nur. Ach so. Reines Kennen. Kennen in seiner reinsten Form und auch lieben, aber mit dem haben wir, der hat noch nie, der hat mal ein Lied von uns rausgebracht, auf einem Sampler. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Ja, stimmt, da war es ein Sampler. Das war so ein Sampler, ne? Wo ja, lauter so Alkohollieder drauf waren. Ja, ja. Was dazu führte, dass wir auf NRZD zusammen mit Helge Schneider waren. Das war nicht toll, schon da dran. Das war so ein Jubiläums-CD von seinem Label Shitkatapult. Aha. 10 Jahre oder 20 Jahre, keine Ahnung, Shitkatapult und halt so Jubiläums-CD, wo lauter Lieder über Saufe drauf waren. Mhm. Ah, ich weiß wieder, wie das Lied jetzt was von uns ist. Es hieß, ach Gott, nee. Ach Gott, nee, bin ich fertig. Ach Gott, nee, hab ich Riebhänger. Ach Gott, nee, und so. Ja, ja, ja, das war ja, ja auch auf der Veröffentlichung drauf von Bass Uff, ne? Ja, das war auf der Bass Uff, ja. Ja. Die bei Ruki Records rausgekommen ist. Ja, stimmt. Ja. Sollen wir mal ein Lied von Ruki Records her? Sollen wir mal Ach Gott, nee? Soll oder ich das mal suchen? Ja. Bass Uff ist die Platte und das Lied heißt Ach Gott, nee, oder? Heißt es so? Ja, da ist es. Warte, ich schieb's mal rüber in die Playliste. Augenblick. Aber ich habe hier noch so andere Lieder, die gut sind, aber egal. Ich habe ja schon ein bisschen was zusammengesucht hier. Na? Dann hören wir einfach noch 10 Minuten Musik, wenn wir hiermit fertig sind. Ja, das können wir auch machen. Ja. Warte mal, ich muss das jetzt erst noch mal wo warte. Erst noch Pute. Betrunken im Klappstuhl hätte ich noch irgendwie hier ein Lied, das nur 18 Sekunden dauert. Das spielen wir vielleicht danach. Mal gucken. Wir haben ja noch 10 Minuten Zeit. Spielt direkt danach. Oder nein, direkt danach. Das wird technisch kompliziert. Mal kurz. Ah, okay. Ja, aber Dann nicht. Ne? Also. Dann nicht. Toller Vorname. Ach Gott, nee, bin ich fertig. Ach Gott, nee, bin ich fertig. Hau mich doch gar nicht die Ehe zu machen. Ich hab doch gesagt genug getrunken. Ich hab doch gesagt genug getrunken. Ich hab doch gesagt genug getrunken. Ich hab alles in mich reingelernt, was ich gefühlt hab. Ach Gott, nee, hab ich ein Riebhänger. Ach Gott, nee, hab ich ein Riebhänger. Ach Gott, nee, hab ich ein Riebhänger. Jus. Wie in aller Welt bin ich heimgekommen. Wie in aller Welt bin ich heimgekommen. Wie in aller Welt bin ich heimgekommen. Wieso nicht nach dem Sturm gegangen? Gott, nee, man tut alles weh. Ach Gott, nee, man tut alles weh. Ach Gott, nee, man tut alles weh. Meine Klamotten, wo sind die? Scheiße. Oh Scheiße, ich bin hier gar nicht daheim. Oh Scheiße, ich bin hier gar nicht daheim. Oh Scheiße, ich bin hier gar nicht daheim. Ach Gott, ich glaube, ich muss gleich steigen. Ja, das war Geldet Nelt. So wie ich sie auch kennenlernen durfte. Wahnsinn. Aber komm doch, doch mal wieder an Weihnachten. Mal schauen. Ich bin in Weihnachten, muss ich mal arbeiten. Ach so. Jetzt, ja. Ich bin ja da jetzt auch Pflegeberufe, ne? Macht ja sowas immer Sinn, wenn man Weihnachten arbeiten geht. Ja. Als Atheist. Stimmt. Ohne Kinder. Ja. Ja, aber da fällt mir eins. Mit aller Heiminsasse gepflegtes Heil Satanas singen ist immer schwer an Weihnachten. Da habe ich jetzt gerade ein Lied währenddessen entdeckt, was eigentlich dazu passt. Das ist ungefähr so 30, 40 Jahre vorher erschienen. Ich glaube, 1966 kam das Original raus. They're Coming to Take Me Away, aha. Sagt er das was? Nee. Was ist das? They're coming to take me away, aha. They're coming to take me away, aha. Hihi, ho, haha, haha. Und das hat ein Pfälzer, hat es gecovert, weil es kam in Charts, irgendwie Platz 3, irgendwie in UK-Charts, Platz 4 in Ami-Charts, irgendwie 1966. Und Male Partus 2 hat es dann gecovert auf Pfälzisch. Okay. Noch nicht gehört. Ja, okay. Werde ich mal laufen lassen. Meine Frau geht nie in der Kneipe, nein, doch wenn ich dabei bin, da hat sie das genau wie ich und da ist mir alles wascht. Geht! Die Alte zieht sich an der Theke genug, ich lieh in den Pass und er gibt mich im Suff, sie kommt nicht runter und ist nicht hoch aufs Fass. Was? Ich glaub, die hole mich ab, haha, ich glaub, die hole mich ab, hoho, hihi, haha, das ganze Theater, ich bin mal satt, mir wird ganz beschuckt von all dem Damdam, da schnappt mir ja gehört vom slawischen Land, ich glaub, die hole mich ab, haha. Was krieg ich in Hunger und was für ein Dust, ich will jetzt gleich ein Stückchen was, ein Pettel warm, Achtel geschnitten am Stück mit Senf, gell? So sagen die Leute, ist ja schön blöd, bei so einem Simpel ist alles zu spät, das kommt, weil er nur in die Kneipe geht. Oh! Ich glaub, die hole mich ab, haha, ich glaub, die hole mich ab, haha, hi hi ho ho, das ganze Theater, ich bin's mal satt, mir wird ganz beschuckt von all dem Tamtam, da schnappt mir ja über vom slawischen Alarm, ich glaub, die hole mich ab, haha! Nachts komm ich als vom Äppelwein harm, da fängt schon mal all zu kretschen an, die hecht mir an, mit dem welcher Holz, was soll's? Oh, mein Schädel brummt sowieso noch vom Suff und da kriegt mir noch an, mit dem welcher Holz drauf. Jetzt sagt mir Kinder, wann hält es mal auf? Ah, ich glaub, die hole mich ab, haha, ich glaub, die hole mich ab, haha, hi hi ho ho, das ganze Theater, ich bin's mal satt, der wird ganz beschuckt von all dem Tamtam, da schnappt mir ja übel, drum schlag ich Alarm, ich glaub, die hole mich ab, haha. Ja, das war Male Patus 2. Sau geil. Ja, das ist aus Zeiten, da gab es noch keinen Rap. Der ist da erst später erfunden worden, 20 Jahre später oder so ungefähr. Was hieß nochmal Rap? Rap is Rhythm and Poetry. Rhythm and Poetry. Yeah. Yeah. Ich würde mal sagen, wir machen weiter mit der Musik. Hören wir noch das weiche Lied. Das ist so ein hartes Lied, ein bisschen schneller. Das können wir machen, ja. Von deiner. Habe ich als Problem, so schnell zu spielen. Aber sag doch mal dem Sänger, das soll mal ein bisschen das Mikrofon ein bisschen lauter drehen. Weil ich glaube, die wollen das so. Die wollen das so? Ach, das ist so. Also da ist dann der Gesang so eine Art Instrument, dass das so mitschwingt. Ja. Ja. Ja, ja. So täte ich das auch sagen. Okay. Ja, verformt heißt das Lied. Viel Spaß damit. Das waren Weiche. Bei so einem Sound denke ich mir, da ist es auch ein großes Problem, wenn man das abmischt, dass es ziemlich schnell vermatscht klingen kann. Ja, das stimmt. Das ist so, dass die, ach, die Gitarre irgendwie unglaublich tief gestimmt hat. Ja. Der nicht so tief gestimmt, dass wenn ich einen offenen Akkord auf der Gitarre greife, dann hört man überhaupt nichts. Mhm. Nur Barré-Griffe funktionieren. Okay. Ist irgendwie auf A gestimmt oder irgendwie sowas. Ja, man kann sich das Leben auch umständlich schwer machen, ne? Ja. Ja. Du, die Sendung, die dauert ja nur eine Stunde. Deshalb würde ich jetzt sagen, ne? Ja, das war Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 14.10. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und das war der Nils. Ciao. Von Geld entnellt. Und wir machen es für die Leute vom Punkrockers Radio vielleicht noch ein bisschen weiter, ne? Und nächste Woche kommt der Jürgen von Rookie Records. Ah. Ja. Dann sag ihm liebe Gruß von mir. Mach ich. So, ich, wir hören jetzt. Eigentlich könntest du fast küssen. Ja, mach ich. Aber wir machen das über Skype, ja. Tschüss, macht's gut. Wir hören jetzt noch Toleranzgrenze. Ooh, the Germans are mad at me. I'm so scared. Ooh, the Germans. Uh-oh, the Germans are coming to get me. Stop it. Easy, guys. Oh, don't let the Germans come after me. Please stop the pretending you're scared game. Stop it. No, they're so big and strong. Stop it, Mr. Burns. Stop pretending you're scared of us, please. Stop it.